Haben Sie alles gut verstanden? Testen Sie sich. Antworten Sie nach dem Signal auf die Fragen. Danach hören Sie die Lösung. Wie viel kostet eine Tageskarte inklusive der Benutzung des Schwimmbads? Sie kostet 26 Euro. Was hat der Mann vergessen? Er hat sein Handtuch vergessen. Wie löst er das Problem? Er leiht sich ein Handtuch. Was empfiehlt die Dame an der Kasse? Sie empfiehlt, Badeschlappen zu tragen. Wann sind die Aufgüsse? Immer zur halben und zur vollen Stunde.